very cosmic. Thank you.

Hallo. Ich bin Cosmic und ich wollte mich sehr, sehr entschuldigen, dass wir so viele technische Probleme hatten und es ist super, wie er mitgeht. Also ich habe sowas eigentlich noch nie erlebt, dass Leute so klasse zu mir sind. Was ehrlich war. Also eigentlich wollten wir ja mit Ballett auftreten heute und das ist so, das sind drei professionelle Tänzerinnen. Und es ist unheimlich schwer für sie gewesen, sich so lange warm zu halten. Und wenn sie jetzt richtig getanzt hätten, so wie wir es vorgehabt haben, und wir sind auch tierisch traurig, dass wir das nicht so aufführen konnten, wie wir es eigentlich wollten, dann hätten sie sich tierisch verletzt. Also sie werden ein Stück noch mittanzen, aber eben nicht das ganze Programm machen. Und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wiederkommt, wenn wir es nochmal probieren werden. Vielen Dank. Thank you. Thank you. Mm-hmm.